Liebe Hörerinnen und Hörer, unter dem Titel Europa in Trümmern, Deutschland 1945 können Sie jetzt eine Dokumentation von Hans Magnus Enzensberger hören. Die Nachkriegszeit ist zu Ende und die europäische Nachkriegsordnung verändert sich rapide, nirgends mehr als in Mitteleuropa, wo die deutsche Frage jetzt wieder auf der Tagesordnung steht. Ein Anlass, den Blick zurückzuwerfen auf die ersten Nachkriegsmonate 1945, als Europa in Trümmern lag und das besiegte Deutschland mit seinen Besatzungszonen bald zum Faustpfand der rasch entzweiten Siegermächte wurde. Hans Magnus Enzensberger hat Dokumente aus dieser Zeit gesammelt und zur historischen Momentaufnahme. Gäste machten alle mehr oder weniger den Eindruck, als verdienten sie selber am schwarzen Markt. Ich saß mit dem Rücken zum Geländer. So hatte ich gar nicht gemerkt, dass sich Leute hinter uns angesammelt hatten, die uns das Essen vom Teller zu fischen versuchten. Sofort schickte das Management einen Gorilla hinaus, der eine alte Frau mit einem Schlag vor den Kopf zu Boden warf und die Menge zurückdrängte, meist Frauen und Kinder. Einige von ihnen gingen weg, während andere aus sicherer Entfernung stumm auf unser Essen starrten. Hier in Beirut liegen Flüchtlinge auf allen Treppen. Und man hat den Eindruck, sie würden nicht aufschauen, wenn mitten auf dem Platz ein Wunder geschehe. So sicher wissen sie, dass keines geschieht. Man könnte ihnen sagen, hinter dem Libanon gäbe es ein Land, das sie aufnehmen werde, und sie sammelten ihre Schachteln, ohne dass sie daran glaubten. Ihr Leben ist scheinbar ein Warten ohne Erwartung. Sie hängen nicht mehr daran. Nur das Leben hängt noch an ihnen. Gespensterhaft, ein unsichtbares Tier, das hungert und sie durch zerschossene Straßen schleppt, Tage und Nächte, Sonne und Regen. Es atmet aus schlafenden Kindern, die auf dem Schutte liegen, ihren Kopf zwischen den knöchernen Armen zusammengebückt, wie die Frucht im Mutterleib, so, als wollten sie dahin zurück. Nun wütet der Bürgerkrieg in El Salvador schon seit Jahren und ein Frieden ist nicht in Sicht. Immer wieder sah es so aus, als hätte die Regierung einen entscheidenden Sieg errungen. Doch kam die Guerilla immer wieder aus ihren Verstecken. Und heute ist sie kaum schwächer als zuvor. Man darf nicht vergessen, dass ihre Führung anfangs nur über etwa 8000 Leute verfügte. Heute schätzt man ihre Anhänger auf über 20.000. Und dies trotz ihrer erheblichen Verluste. Das Unheimliche an diesem Ort im Norden von Sri Lanka ist nicht, dass dich jemand überfallen könnte, wenigstens nicht bei Tag, sondern die Gewissheit, dass unser einer plötzlich in dieses Leben ausgesetzt in 3 Tagen untergehen würde. Auch dieses Leben, man spürt es genau, hat seine Gesetze. Sie kennenzulernen braucht Jahre. Ein Wagen mit Polizisten. Plötzlich stiebt alles auseinander, andere bleiben stehen und grinsen. Ich schaue zu und habe keine Ahnung, was gespielt wird. 4 Burschen, 3 Mädchen werden verladen. Sie hocken sich zu den anderen, die schon anderswo geschnappt worden sind. Gleichgültig, undurchsichtig. Die Polizei hat Helm und Maschinenpistole, also die Macht. Aber keine Ahnung. In der Zeitung gibt es eine Spalte für tägliche Überfälle. Es kommt vor, dass man eine kleiderlose Leiche findet. Und die Mörder stammen regelmäßig aus dem anderen Lager. Ganze Quartiere, ohne ein einziges Licht. Ein Hügelland von Backstein, darunter die Verschütteten, darüber die glimmernden Sterne. Das Letzte, was sich da rührt, sind die Ratten. Berichte aus der dritten Welt, wie wir sie jeden Tag zum Frühstück lesen können. Nur die Ortsangaben sind gefälscht. Die Schauplätze, um die es geht, sind nämlich nicht Luanda und Beirut, San Salvador und Trincomalee, sondern Rom und Frankfurt am Main, Berlin und Athen. Ganze 45 Jahre trennen uns von Zuständen, die wir für afrikanisch, asiatisch oder lateinamerikanisch zu halten, uns angewöhnt haben. Europa war am Ende des Zweiten Weltkriegs nicht nur physisch ein Trümmerhaufen, auch sein politischer und moralischer Bankrott schien vollkommen. Nicht nur den besiegten Deutschen schien ihre Lage aussichtslos. Als Edmund Wilson Im Juli 1945 nach London kam, traf er die Engländer im Zustand kollektiver Depression an. Über der Stadt lag eine Stimmung, die ihn an die Trostlosigkeit Moskaus erinnerte. Wie leer, wie krank, wie sinnlos alles plötzlich geworden ist, nachdem der Krieg vorbei ist. Nun, da wir keinen Gegner mehr haben, der uns ablenken könnte, sind wir auf unsere ärmliche und demütigende Existenz zurückgeworfen. Weil wir unsere ganze Kraft auf die Zerstörung verwandt haben, konnten wir zu Hause nichts aufbauen und kehren nun in eine ruinierte Welt zurück. Dass der verwüstete Kontinent überhaupt noch eine Zukunft haben könnte, wagte niemand zu glauben. Was Europa anging, so schien die Geschichte mit einem überwältigenden Akt der Selbstzerstörung, den die Deutschen angezettelt und mit verbissener Energie vollendet hatten, zu Ende gegangen zu sein. Es bleibt dabei, notierte Max Frisch im Frühjahr 1946, das Gras, das in den Häusern wächst, der Löwenzahn in den Kirchen, und plötzlich kann man sich vorstellen, wie es weiter wächst, wie sich ein Urwald über unsere Städte zieht. Langsam, unaufhaltsam, ein menschenloses Gedeihen, ein Schweigen aus Disteln und Moos, eine geschichtslose Erde, dazu das Zwitschern der Vögel, Frühling, Sommer und Herbst, Atem der Jahre, die niemand mehr zählt. Hätte jemand den Höhlenbewohnern von Dresden oder Warschau damals eine Zukunft wie die des Jahres 1990 prophezeit, sie hätten ihn für verrückt gehalten. Ebenso unvorstellbar aber ist den heutigen ihre eigene Vergangenheit geworden. Wer sie miterlebte, hat sie längst verdrängt und vergessen. Und den Nachgeborenen fehlt es sowohl an der Fantasie als auch an den Kenntnissen, die nötig wären, um sich jene fernen Zeiten zu vergegenwärtigen. Es ist in der Tat schwer, und es wird von Jahr zu Jahr schwerer, sich ein Bild vom Zustand unseres Kontinents am Ende des Zweiten Weltkriegs zu machen. Die Erzähler haben abgesehen von Ausnahmen wie Böll, Primo Levi, Hans-Werner Richter, Louis-Ferdinand Céline und Curzio Malaparte vor diesem Thema kapituliert. Die sogenannte Trümmerliteratur ist über das Schlagwort kaum hinausgekommen. Alte Wochenschauen zeigen monotone Ruinenbilder. Die Tonspur besteht aus hohlen Phrasen. Über die innere Verfassung der Männer und Frauen, die durch die verwüsteten Städte ziehen, geben sie keine Auskunft. Der späteren Memoirenliteratur fehlt es an Glaubwürdigkeit. Das hat nicht nur mit dem Hang zur Stilisierung zu tun, der beim autobiografischen Genre so häufig ist. Es liegt auch nicht nur daran, dass die Autoren gewöhnlich zur Selbstrechtfertigung oder zur Selbstanklage neigen. Schwerer wiegt ein anderer Einwand, der nicht auf die Redlichkeit der Verfasser, sondern auf ihre Perspektive zielt. Im Rückblick geht eben das verloren, worauf es hier ankäme, die Gleichzeitigkeit des Beobachters mit dem, was er sieht. Somit wären die besten Quellen die Augenzeugenberichte der Zeitgenossen. Wer sie studiert, wird freilich eine sonderbare Erfahrung machen. Zum Signum der Nachkriegsepoche gehört nämlich eine eigentümliche Ignoranz, eine Verengung des Horizonts, wie sie unter extremen Lebensbedingungen unvermeidlich ist. Im besten Fall handelt es sich um einen schlichten Mangel an Weltkenntnis, der sich leicht aus der jahrelangen Isolation erklärt. John Gunter erzählt von einem jungen Soldaten aus Warschau, mit dem er an einem Sommerabend des Jahres 1948 ins Gespräch kam. Er war ganz sachlich und nüchtern. Er wusste genau, was Polen und was er selbst erlitten hatte. Dagegen war er ganz unwissend, was die Außenwelt betraf. Er war noch nie einem Amerikaner begegnet. So wollte er wissen, ob auch New York, ebenso wie Warschau, kaputt gemacht worden sei. Anderswo wurden die Amerikaner wie Marsbewohner bestaunt und alles, was sie mitbrachten, erfuhr eine Verehrung, die nur mit den Cargo-Kulten Polynesiens zu vergleichen ist. Überhaupt erinnert die europäische Psychologie dieser Jahre in mancher Hinsicht an Haltungen, wie man sie in der Dritten Welt antrifft. Wer nur an die nächste Mahlzeit denkt, wer gezwungen ist, sich ein Dach über dem Kopf zusammenzunageln, dem fehlen gewöhnlich Lust und Energie dazu, sich zum wohlinformierten Zeitgenossen zu emanzipieren. Dazu kommt der Mangel an Bewegungsfreiheit, der damals herrschte. Millionen waren unterwegs, um ihre Haut zu retten. Reisen im herkömmlichen Sinn des Wortes waren nicht möglich. Dass die Quellen so unergiebig sind, hat jedoch nicht nur äußere Gründe. In den ersten Jahren nach dem Krieg traten überall die Spätfolgen der faschistischen Diktatur ans Licht. Das gilt vor allem für Deutschland, ist aber auch anderswo zu beobachten. Kollaborateure gab es in allen besetzten Ländern. Deshalb geben gerade die Betroffenen die schlechtesten Zeugen ab. Sie verschanzen sich hinter einer kollektiven Amnesie. Die Realität wird nicht nur ignoriert, sondern glatt geleugnet. In einer Mischung von Lethargie, Trotz und Selbstmitleid regredieren die Menschen in eine Art zweiter Unmündigkeit. Wer diesem Syndrom zum ersten Mal begegnet, der greift sich an den Kopf. Er glaubt es mit einer Form von Moral Insanity zu tun zu haben. Erbittert, ja fassungslos reagiert die Amerikanerin Martha Gellhorn, als sie im April 1945 ins Rheinland kommt, auf die Äußerungen ihrer deutschen Gesprächspartner. Niemand ist ein Nazi. Niemand ist je einer gewesen. Es hat vielleicht ein paar Nazis im nächsten Dorf gegeben. Und es stimmt schon, diese Stadt da 20 Kilometer entfernt war eine regelrechte Brutstätte des Nationalsozialismus. Um die Wahrheit zu sagen, ganz im Vertrauen, es hat hier eine Menge Kommunisten gegeben. Wir waren schon immer als Rote verschrien. Oh, die Juden. Tja, es gab eigentlich in dieser Gegend nicht viele Juden. Zwei vielleicht. Vielleicht auch sechs. Sie wurden weggebracht. Ich habe 6 Wochen lang einen Juden versteckt. Ich habe 8 Wochen lang einen Juden versteckt. Ich habe einen Juden versteckt. Er hat einen Juden versteckt. Alle Kinder Gottes haben Juden versteckt. Wir haben nichts gegen Juden. Wir sind immer gut mit ihnen ausgekommen. Die Nazis sind Schweinehunde. Wir haben von dieser Regierung die Nase voll gehabt. Ach, wie wir gelitten haben. Die Bomben. Wir haben wochenlang im Keller gelebt. Die Amerikaner sind uns willkommen. Wir haben keine Angst vor ihnen. Wir haben keinen Grund zur Angst. Wir haben nichts Unrechtes getan. Wir sind keine Nazis. Man müsste es vertonen. Dann könnten die Deutschen diesen Refrain singen. Und er wäre noch besser. Sie reden alle so. Man fragt sich, wie die verabscheute Nazi-Regierung, der niemand Gefolgschaft leistete, es fertigbrachte, diesen Krieg 5,5 Jahre lang durchzuhalten. Nach allem, was sie so von sich geben, hieß kein Mann, keine Frau und kein Kind in Deutschland den Krieg auch nur einen Augenblick gut. Wir stehen mit fassungslosen und verächtlichen Gesichtern da und hören uns diese Geschichte ohne Wohlwollen an und ganz gewiss ohne Achtung. Ein ganzes Volk, das sich vor der Verantwortung drückt, ist kein erbaulicher Anblick. Über 2 Jahre später kommt eine andere Beobachterin aus dem Ausland zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Das neue Deutschland ist mit aller Welt zerfallen und sonderbar selbstzufrieden. Während sie sich in Klagen über Hunger, verlorene Wohnungen und andere Leiden ergehen, bringen die Deutschen für das Leid und die Verluste, die sie anderen zugefügt haben, kein sonderliches Interesse oder Mitgefühl auf, sondern erwarten im Gegenteil milde Gaben von den Ländern, die sie zerstören wollten. Gaben, die übrigens gewöhnlich eher nörgelnd als dankend aufgenommen werden. Die stehende Allerweltsformel in Berlin heißt: Damals war Krieg, aber jetzt ist Frieden. Diese rätselhafte Bemerkung bedeutet, frei übersetzt, dass sich die Leute für den Krieg, den sie als ferne Historie betrachten, nicht verantwortlich fühlen. Und dass sie die Schuld an den Nöten und Wirren des Friedens den Alliierten zuschieben. Der Name Hitler wird nicht mehr erwähnt. Dunkel heißt es nur, früher war es besser, will sagen, unter Hitler. Nur wenige Deutsche scheinen sich noch an die Parole zu erinnern, die einige Hellsichtige zu Beginn der Überfälle von 1940 ausgaben. Genießt den Krieg, der Frieden wird fürchterlich. So ist es. So viel zur Bewusstseinslage der deutschen Bevölkerung. Nicht weniger verblendet waren andere Europäer. John Gunter berichtet: Ich fragte einen verantwortlichen griechischen Politiker, wie er sich die Lösung der Probleme vorstelle. Und er antwortete mit einem einzigen Wort: Krieg. Tatsächlich haben viele konservative Griechen das Gefühl, dass nur noch ein offener Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion sie retten könnte. So schrecklich es klingt, er käme ihnen gelegen und sie machen keinen Hehl daraus. Ich fragte meinen Freund, aber glauben Sie denn, dass es einen Krieg geben wird? Er antwortete: In Europa herrscht Anarchie, 100 Millionen Menschen sind versklavt. Es muss zu einem Krieg kommen. Oder wir werden alles verlieren. Wer sich nun der veröffentlichten Meinung zuwendet, in der Hoffnung, ihr ein klareres Bild von der damaligen Lage in Europa abzugewinnen, dem stehen andere Enttäuschungen bevor. Nüchterne Urteile, intelligente Analysen, überzeugende Reportagen wird er in den Spalten der Zeitungen und Zeitschriften der Jahre 1945 bis 1948 kaum finden. Das liegt nicht allein an den Auflagen der Besatzungsmächte. Weit stärker wirkt sich die geistige Verfassung der Journalisten, ihre innere Selbstzensur aus. Auch darin haben es die Deutschen zu einer Art von Meisterschaft gebracht. Im Großen und Ganzen flohen die Intellektuellen, statt kaltblütig zu konstatieren, was der Fall war, in die Abstraktion. Nach der großen Reportage sucht man vergebens. Dafür findet man, neben philosophischen Erörterungen zum Thema der Kollektivschuld, endlose Beschwörungen der abendländischen Tradition. Eigentümlich, wie oft da von Goethe die Rede ist, vom Humanismus, von der Seinsvergessenheit und vom Gedanken der Freiheit. Man hat den Eindruck, dass dieser verblasene Idealismus nur eine andere Form der Bewusstlosigkeit ist. Verwüstet war offenbar nicht allein die physische Umgebung, sondern auch das Wahrnehmungsvermögen. Ganz Europa war sozusagen wie vor den Kopf geschlagen. Auf die Betroffenheit der Betroffenen ist aus all diesen Gründen wenig Verlass. Wer sich ein auch nur einigermaßen zutreffendes Bild von den Zuständen unmittelbar nach dem Krieg machen will, ist daher auf andere Quellen angewiesen. Vieles spricht dafür, dass es der Blick des Außenseiters ist, dem wir die sicherste Überlieferung zu danken haben. Die schärfsten Aufnahmen haben jene Autoren geliefert, die den siegreichen Armeen der Alliierten folgten. Unter ihnen ragen die besten Reporter Amerikas hervor, Journalistinnen wie Janet Flanner und Martha Gellhorn und Schriftsteller wie Edmund Wilson und Norman Lewis, die sich nicht zu schade waren, für die Presse zu arbeiten. Sie stehen alle in der großen angelsächsischen Tradition der literarischen Reportage, der die Europäer Gleichwertiges bis heute nicht entgegenzusetzen haben. Dazu kommen Quellen, die sich eher dem Zufall verdanken, wie der interne Bericht eines amerikanischen Redakteurs, der für den US-Geheimdienst gearbeitet hat, oder die Aufzeichnungen von Emigranten, die den Versuch machten, in die alte Welt zurückzukehren. Später machten sich auch Autoren aus Ländern auf den Weg, die der Krieg verschont hatte, wie der Schweizer Max Frisch und der schwedische Romancier Stieg Dagermann. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie aus einer Welt kamen, die der unseren gleicht. Ordentlich, normal, geprägt von den tausend Selbstverständlichkeiten einer funktionierenden Zivilgesellschaft. Umso größer war der Schock, den das europäische Desaster bei ihnen hervorrief. Sie trauten gewissermaßen ihren Augen nicht, angesichts der brutalen und exzentrischen, der furchterregenden und bewegenden Szenen, die sie in Paris und Neapel, in den Dörfern von Kreta und in den Katakomben von Warschau erlebten. Dieser fremde Blick ist es, der uns am ehesten begreiflich machen kann, was damals geschah. Denn er hält sich nicht an die Sprachregelungen der Ideologie, sondern an das sprechende Detail. Während die Leitartikel und Streitschriften jener Jahre eigentümlich verstaubt wirken, sind diese Augenzeugenberichte frisch geblieben. Die Spezialisten der Wahrnehmung sind am stärksten dort, wo sie am wenigsten generalisieren, wo sie die fantastischen Widersprüche der chaotischen Welt, in der sie sich bewegen, nicht zensieren, sondern stehen lassen. So schließt Max Frisch seine eingangs zitierten Notizen aus Berlin mit einer lakonischen Bemerkung, die allen kulturkritischen Erörterungen das Maul stopft. Ein Hügelland von Backstein, darunter die Verschütteten, darüber die glimmernden Sterne. Das Letzte, was sich da rührt, sind die Ratten. Abends, Iphigenie. Überhaupt spricht aus den Texten dieser Außenseiter ein erstaunliches Ahnungsvermögen. In den Hauptstädten der Siegermächte waren damals ganze Planungsstäbe von Politikern, Ökonomen und Gesellschaftswissenschaftlern am Werk, deren Ziel es war, Aussagen über die zukünftige Entwicklung in Europa zu machen. Es ist verblüffend zu sehen, dass die Berichte der besten Reporter, die ganz auf sich allein gestellt den Kontinent durchstreiften und sich nur auf ihre Augen und Ohren verließen, den Analysen dieser Fachleute weit überlegen sind. Das zeigt sich bereits an einer ersten Reportage aus dem Juli 1944. Sie stammt aus einer Zeit, zu der in Washington noch kein Mensch an den Kalten Krieg dachte. Mitten in einem Artillerieduell kommt Martha Gellhorn in einem Dorf an der Adria mit Soldaten einer polnischen Einheit ins Gespräch, die dort gegen die Deutschen kämpft. Die Soldaten versammeln sich mehrmals am Tag um den Wagen, in dem sich das Radio befindet, und hören sich sämtliche Nachrichten in polnischer Sprache an, egal woher sie kommen. Sie verfolgen den russischen Vormarsch durch Polen mit schmerzvollem Interesse. Ich hatte den Eindruck, dass hier oben, im polnischen Sektor der italienischen Front, die Leute entweder darüber Bescheid wussten, was 10 Kilometer entfernt passiert, oder darüber, was in Polen geschah, aber über sonst nichts. Wir fanden nie heraus, was die 8. Armee vor Florenz machte oder wie die Franzosen oberhalb von Siena vorankamen oder ob die Amerikaner vorwärts gestürmt waren, um Pisa einzunehmen. Und die Normandie war eine ganz andere Welt. Aber was in Polen los war, konnte man jedem Mann am Gesicht, an den Augen ablesen. Diese Soldaten hatten von Polen bis hierher einen langen Weg hinter sich. Die meisten von ihnen waren über die Karpaten aus Polen geflohen. Sie waren jetzt seit fast 5 Jahren aus ihrem Land fort. 3,5 Jahre lang kämpfte dieses Kavallerieregiment, das in Syrien aufgestellt worden war, im Nahen Osten und in der westlichen Wüste. Im letzten Januar waren sie über Italien nach Europa auf ihren eigenen Kontinent zurückgekehrt. Und es war das polnische Korps, in dem dieses Panzerregiment als Infanterie kämpfte, das im Mai schließlich Cassino einnahm. Im Juni begannen sie ihren großen Vorstoß die Adria hinauf. Und der Preis, Ancona, das dieses Regiment als erstes betreten hatte, lag hinter uns. Es ist ein langer Weg zurück nach Polen, an die großen Karpaten. Und jeder Kilometer des Weges ist mit größter Tapferkeit erkauft. Aber so wie die Dinge jetzt stehen, wissen sie nicht, was sie zu Hause erwarten wird. Sie bekämpfen einen Feind vor sich und sie bekämpfen ihn großartig. Und sie fürchten von ganzem Herzen einen Verbündeten, der bereits in ihrem Heimatland steht. Denn sie glauben nicht, dass Russland nach dem Krieg ihr Land freigeben wird. Sie befürchten, dass sie in diesem Frieden geopfert werden sollen, so wie 1938 die Tschechoslowakei. Man darf nicht vergessen, dass ungeachtet seines Rangs, seiner Klasse oder seiner wirtschaftlichen Verhältnisse fast jeder dieser Männer während dieses Krieges zeitweise entweder in einem deutschen oder in einem russischen Gefängnis gesessen hat. Man darf nicht vergessen, dass sie seit 5 Jahren nichts mehr von ihren Angehörigen, von denen viele noch Gefangene in Russland oder Deutschland sind, gehört haben. Und man darf nicht vergessen, dass diese Polen nur 21 Jahre nationaler Freiheit hinter sich haben und eine lange, schmerzvolle Erinnerung der Fremdherrschaft. Also unterhielten wir uns über Russland. Und ich versuchte sie davon zu überzeugen, dass ihre Befürchtungen unbegründet seien oder es werde keinen Frieden in der Welt geben. Dass Russland im Frieden so groß sein müsse, wie es im Krieg gewesen ist. Und dass die Welt den Heldenmut und das Leiden der Polen honorieren müsse, indem sie ihnen die Freiheit geben wird, ihr Heimatland neu und besser aufzubauen. Ich sagte, ich könne nicht glauben, dass dieser Krieg, der zur Wahrung der Menschenrechte geführt wird, mit der Missachtung der Rechte der Polen enden werde. Aber ich bin keine Polin. Ich gehöre einem großen freien Land an und ich spreche mit dem Optimismus derjenigen, die für alle Zeit sicher sind. Und ich erinnerte mich an den hochgewachsenen, freundlichen 22-jährigen Soldaten, der mich einmal in einem Jeep fuhr und der mir ganz ruhig erklärte, dass sein Vater in einem deutschen Gefangenenlager an Hunger gestorben war, seine Mutter und seine Schwester seit 4 Jahren in einem Arbeitslager in Russland verschollen waren, sein Bruder vermisst war und er keinen Beruf hatte, weil er mit 17 in die Armee eingetreten war und so keine Zeit blieb, irgendetwas zu erlernen. Wenn ich an diesen jungen Mann dachte und an alle anderen, die ich kannte, mit ihren entsetzlichen Geschichten von Entbehrung und Heimatlosigkeit, schien es mir, dass kein Amerikaner das Recht hatte, den Polen etwas zu erzählen. Denn wir waren von solchen Leiden niemals auch nur gestreift worden. Die Redaktion der Zeitschrift Colliers, für die Martha Gellhorn arbeitete, lehnte es ab, diesen Bericht zu veröffentlichen, weil ihr die prophetischen Bemerkungen der Polen über die Sowjetunion, den wichtigsten Verbündeten der USA, nicht in den Kram passten. Nicht, dass sie auf irgendeine höhere Objektivität Anspruch erheben, sondern umgekehrt, dass sie an ihrer radikal-subjektiven Perspektive festhalten, das macht die Arbeiten der Reporter so aufschlussreich. Und zwar auch dort, ja sogar gerade dort, wo sie sich ins Unrecht setzen. Zu den Kosten der Unmittelbarkeit gehört es, dass man sich, statt über den Dingen zu stehen, von der Umgebung anstecken lässt. Umso deutlicher treten die neuralgischen Knoten im Kontext der Nachkriegsjahre hervor, etwa die Irritationen zwischen Engländern und Amerikanern, die Wut der Sieger über die grandiose Dreistigkeit der Neapolitaner, vor allem aber der Hass auf die Deutschen, der sich bei manchen Beobachtern bis zur Rachsucht und zum Ekel steigert. Wer sich so benommen hatte wie die Deutschen und wer sich weiter so benahm, nämlich bar aller Einsicht, der hatte keine Fairness zu erwarten. Davon waren fast alle überzeugt, die einer der siegreichen Nationen angehörten, und es ist keineswegs überflüssig, sich an die massiven Gefühlsäußerungen jener Jahre zu erinnern. Es ist kein Wunder, dass die Beobachter aus dem neutralen Ausland differenzierter urteilen. Nicht, als könnte man ihnen besondere Sympathien für die Deutschen nachsagen, doch sind sie eher als die Sieger fähig, ihre eigene Rolle zu problematisieren. So schreibt der Schwede Stig Dagermann nach einem Deutschlandbesuch im Herbst 1946. Will man einen Kommentar wagen zu den mit Selbstverachtung gemischten Gefühlen von Bitterkeit gegenüber den Alliierten, von Apathie, von einer allgemeinen Neigung zu Vergleichen zum Nachteil der Gegenwart, die zweifellos dem Besucher in diesem traurigen Herbst entgegenschlugen, muss man sich einige konkrete Ereignisse und physische Gegebenheiten vergegenwärtigen. Es ist wichtig, sich zu erinnern, dass Äußerungen, die auf Unzufriedenheit und sogar Misstrauen gegenüber dem guten Willen der siegreichen Demokratien hindeuteten, nicht im luftleeren Raum oder auf der Bühne eines Theaters mit ideologischem Repertoire fielen, sondern in absolut augenfälligen Kellern in Essen, Hamburg oder Frankfurt am Main. Zum herbstlichen Bild der Familie im wassergefüllten Keller gehört nämlich auch ein Journalist, der vorsichtig auf ausgelegten Planken balancierend die Familienmitglieder zu ihren Ansichten über die neu gestartete deutsche Demokratie interviewt, nach ihren Hoffnungen und Illusionen fragt und vor allem fragt, ob es der Familie unter Hitler besser gegangen sei. Die Antwort, die der Besucher hierbei erhält, hat zur Folge, dass er sich mit einer Verbeugung des Zornes, des Ekels und der Verachtung hastig aus dem übelriechenden Raum zurückzieht und in seinem angemieteten englischen Automobil oder amerikanischen Jeep Platz nimmt, um eine halbe Stunde später in der Bar des Pressehotels bei einem Drink oder einem guten Glas echten deutschen Bieres eine Betrachtung zum Thema »In Deutschland lebt der Narzissmus weiter« zu schreiben. 50 Jahre nach der Katastrophe begreift sich Europa mehr denn je als ein gemeinsames Projekt. Doch von einer übergreifenden Analyse seiner Gründerjahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist es weit entfernt. Die Erinnerung an diese Zeit ist lückenhaft und provinziell, soweit sie nicht gänzlich der Verdrängung oder der Nostalgie anheimgefallen ist. Das liegt nicht nur daran, dass damals jeder mit dem eigenen Überleben beschäftigt war und sich kaum darum kümmerte, was nebenan geschah. Es hat auch damit zu tun, dass man ungern über die Leichen im Keller spricht. Wenden wir uns lieber der strahlenden Zukunft des gemeinsamen Marktes und der Öffnung Osteuropas zu, statt an die unerfreulichen Zeiten zu denken, da niemand einen roten Heller auf eine Wiedergeburt unserer Halbinsel gesetzt hätte. Das scheint der allgemeine Konsens zu sein. Eine ziemlich fatale Strategie, denn im Rückblick zeigt sich heute, dass in den Jahren 1944 bis 1948, ohne dass die Akteure es ahnten, die Keime nicht nur zu künftigen Erfolgen, sondern auch zu künftigen Konflikten gelegt worden sind. Eine Sprengbombe ist eine Sprengbombe. Ein Hungerödem macht keinen Unterschied zwischen Schwarz und Weiß, Gerechten und Ungerechten. Aber weder die Zerstörungskraft der Luftwaffen noch die Misere des Nachkriegs war imstande, Europa zu homogenisieren und seine Unterschiede auszulöschen. Was der verbrannten Erde nicht anzusehen war, erwies sich als äußerst folgenreich. Die zähe Überlebensfähigkeit der immateriellen Strukturen, die in den Köpfen der Menschen gleichsam überwintert haben. Die europäischen Gesellschaften glichen zerstörten Städten, von denen detaillierte Bauzeichnungen und Katasterblätter erhalten waren. Ihre unsichtbaren Schalt- und Netzpläne hatten den Untergang überlebt, und zwar in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit. Der Unterschied der Traditionen, Fähigkeiten, Mentalitäten trat schon in ihren ersten Regungen hervor. Dementsprechend vielfältig nahmen sich die Wiederbelebungsversuche aus. Es ist erstaunlich, wie diese zerschlagene, hungernde Stadt, aller Existenzbedingungen beraubt, darum kämpft, sich nach ihrem Zusammenbruch Verhältnissen anzupassen, die denen des frühen Mittelalters ähneln. Wie Beduinen kampieren die Leute in Trümmerwüsten. Es gibt wenig zu essen, wenig Wasser, kein Salz, keine Seife. Viele Neapolitaner haben durch die Bombardierungen ihren Besitz, darunter ihre meisten Kleider, verloren. Auf den Straßen habe ich bizarre Kleiderkombinationen gesehen. Einen Mann in altem Smoking, Knickerbockern und Armeestiefeln. Oder Frauen in spitzenartigen Kleidern, die wohl aus Gardinen genäht waren. Es gibt keine Autos, dafür hunderte von Karren und einige altertümliche Landauer, die von abgemagerten Pferden gezogen werden. Heute in Posillipo hielt ich an, um die methodische Demontage eines steckengebliebenen deutschen Halbkettenfahrzeugs durch Jugendliche zu beobachten, die sich wie Ameisen davonmachten und Metallstücke jeder Art und Größe forttrugen. Nicht weit davon entfernt hockte eine gut gekleidete Dame mit Feder im Hut bei einer Ziege zu melken. Weiter unten am Hafenkai banden zwei Fischer mehrere aus den Trümmern gerettete Türen mit einem Seil zusammen, wuchteten ihren Motor darauf und machten sich zum Fischen fertig. Unerklärlicherweise dürfen keine Boote ausfahren, aber in der Verordnung wird nichts über Flöße gesagt. So improvisiert jeder und passt sich an. Diese Haltung ist für die Bevölkerung Süditaliens bis auf den heutigen Tag charakteristisch geblieben. Eine Erfindungskraft, die jede Lücke zu nützen weiß, ein Parasitentum von geradezu heroischer Energie und die nie ermüdende Bereitschaft, eine feindselige Welt gewissermaßen auszuschlachten. Ungefähr zur gleichen Zeit sahen die Prioritäten der Franzosen ganz anders aus. Als die Befreier eintrafen, verfügte die Stadt nur noch für 2 Wochen über die notwendigsten Essensvorräte. Und obwohl amerikanische und französische Ämter ständig Nahrungsmittel in die Stadt geschickt haben, reicht es weder in den Haushalten noch in den Restaurants zur Wiederherstellung einer guten Küche. Nur einige kleine Schwarzmarktrestaurants existieren. Ein Petit Salé, eine Art Eintopf, eine Birne und eine halbe Flasche Bordeaux kosten 700 Francs. Das ist noch der günstigste Preis. Zur Erinnerung, 700 Francs sind 14 Dollar. Ein Pfund Butter kostet 400 Francs. Da es in der Normandie, der Bretagne und im Anjou große Mengen an Butter, Fleisch und Gemüse zu etwa einem Achtel des Pariser Preises gibt und da es nur noch ein reines Transportproblem ist, sie hierher zu bringen, sind die Tage des Schwarzmarktes gezählt. Diese Nahrungsmittel sind nur 50 bis 150 Meilen weit entfernt und somit dürfte das Problem bald gelöst sein. Ein anständiges Paar Lederschuhe kostet 100 Dollar, ein Herrenanzug 300 und eine tragbare Schreibmaschine 560. Den Franzosen, denen es nach einigen dieser Dinge gelüstet, würde ich den guten Rat geben, noch ein paar Wochen zu warten. Denn eine so katastrophale Situation kann nur unter der Herrschaft der Deutschen bestehen. Die sind imstande, einem Land alles wegzunehmen. Nur nicht die Ehre, Schönheit und guten Geschmack. Als rühmlichste Neuigkeit ist zu berichten, dass die Franzosen unendlich anpassungsfähig sind. Die Menschen sind höflicher und in allen Schwierigkeiten geduldiger als in den Zeiten, da es ihnen gut ging. Obwohl sie keine Seife haben, die richtig schäumt, riechen Frauen und Männer gepflegt, wenn man in der Metro mit ihnen zusammentrifft. Die Metro benutzt hier jeder, denn Busse und Taxis fahren nicht. Alles ist Ersatz für irgendetwas anderes. Unansehnliche, magere Frauen in abgetragener Kleidung wirken hübsch, schlank und geschmackvoll, wenn sie auf ihren Keilabsätzen aus Holz, dem Ersatz für Schuhleder, daherklappern, was sich anhört wie Pferdehufe. Ihre breitschultrigen, schon leicht schäbigen Mäntel aus Schaffell, dem Ersatz für Wollstoff, den die Deutschen für sich beanspruchten, haben sie sich vor 3 Wintern auf dem schwarzen Markt gekauft. Die Pariser Midinetten, für die es wegen ihrer unbeirrbaren Fröhlichkeit auf der ganzen Welt keinen wirklichen Ersatz gibt, tragen immer noch ihren hausgemachten, fantastisch hochgebauten Turban à la Karl X. Die Hosen der Männer sind schäbig. Denn Hosen lassen sich schlecht in Heimarbeit auf Hochglanz bringen. Junge Intellektuelle beiderlei Geschlechts laufen in Skianzügen herum. Das war die Kleidung der Leute vom Marquis, wenn sie draußen kämpften und froren. Und ist heute an der Sorbonne die Mode der jüngeren Semester. Die seriöseren Gewohnheiten des Pariser Alltags erwachen zu neuem Leben. Süßwarengeschäfte stellen Aufforderung ins Fenster, man möge eine Bestellung von Zuckermandeln bei ihnen eintragen lassen. Zuckermandeln sind das traditionelle Konfekt bei französischen Taufen. Die Eltern müssen jedoch ein ärztliches Attest vorweisen, auf dem eidesstattlich versichert wird, dass sie Nachwuchs erwarten. Übermütige junge Brautleute, die es sich leisten können, befördern ihre Gäste paarweise in Velotaxis zum Hochzeitsessen. Das sind Fahrradkutschen, die für hunderte von Frauen die Stunde gemietet werden. Neulich abends sah ich, wie ein bescheideneres Brautpaar seine gemeinsame Lebensreise in der Metro begann. Die beiden standen ganz für sich auf dem Odeon-Bahnsteig. Der Bräutigam im geliehenen Smoking mit Anstecksträußchen. Die Braut ganz in weiß. Weißer Regenmantel, weiße Gummistiefel, weißer Rock und Pullover, weißer Turban und ein großer, altmodischer, weißer Blumenstrauß. Sie hielten einander bei der Hand. Amerikanische Soldaten riefen ihnen über die Gleise Glückwünsche zu. Sicherlich sprechen aus solchen Schilderungen auch die Vorurteile und Idées reçues des jeweiligen Betrachters. Aber eine solche Deutung geht am Kern der Sache vorbei. Das zeigt sich besonders deutlich an der folgenden Reportage. Sie spricht so gut wie allen Klischees hohn, die je über die Polen im Umlauf waren. Der geballte Ansturm reiner, sinnloser Zerstörungswut hat Warschau in ein Pompeji verwandelt. Ein Pole meinte ernsthaft, vielleicht haben einige Katzen überlebt, aber bestimmt kein Hund. Nach der Befreiung im Frühjahr 1945 fasste die polnische Regierung den kühnen Entschluss zum Wiederaufbau. Es war ein herkulischer Schritt. Rau und empfindsam zugleich, wie sie nun einmal sind, lachen die Polen heute darüber und wollen ihren Romantizismus dafür verantwortlich machen. Sogar ein so einflussreicher Minister wie Hilary Minc hielt den Wiederaufbau für unmöglich. Er schlug vor, mit dem Bau einer neuen Hauptstadt in der Nähe von Lodz zu beginnen. Er wurde überstimmt. Natürlich war der Entschluss, Warschau wieder aufzubauen und es um jeden Preis als Hauptstadt zu erhalten, klug. Und keineswegs romantisch, denn auf diese Weise wurden die patriotischen Energien gebündelt und das neue Regime erwarb sich das nötige Vertrauen. Der Wiederaufbau fand in 3 Phasen statt. Zunächst musste erst einmal aufgeräumt werden. Es gab keine Transportmittel in der Stadt, kein Gas, keinen Strom, keine sanitären Anlagen. Und in den Trümmern lagen nicht weniger als 40.000 Tote, die beerdigt werden mussten. Als nächstes folgte die Wiederaufnahme der öffentlichen Dienste und der Bau einer neuen Brücke über die Weichsel. Die 2. große Phase bestand im Wiederaufbau jener Gebäude, bei denen sich das noch lohnte. Was irreparabel beschädigt war, wurde abgerissen. Zahlen aus diesem Bereich legen Zeugnis ab von der Willenskraft und der Energie der Polen. So sind zum Beispiel bis jetzt etwa 3 Millionen Kubikmeter umbauten Raumes repariert und bewohnbar gemacht worden. Einschließlich 40% aller teilbeschädigten Regierungsgebäude, 25% der Wohnungen, 15% der Schulen und 11% der Krankenhäuser. Die 3. Wiederaufbauphase schließlich, die sich mit der 2. überschneidet und im Moment im Gange ist, besteht darin, streng nach Plan völlig neue Stadtviertel zu errichten. Jeder Pole, den ich sprach, war von fast überschwänglicher Hoffnung beseelt. Sehen Sie hier. Ein Minister des Kabinetts zeigte auf etwas, was wie ein zertrümmerter Gully aussah. In 20 Jahren werden das unsere Champs-Élysées sein. Besonders eindrucksvoll ist der Wiederaufbau der Altstadt, die beinahe genauso zerstört ist wie das Ghetto. Vom Hotel Angelski, in dem Napoleon wohnte, ist nur noch ein Stück Steinwüste geblieben. Die alten Bausteine werden beim Wiederaufbau verwendet, was einen verrückten Flickeneffekt ergibt. Hunderte von Häusern sind nur zur Hälfte wieder aufgebaut. Sobald nur ein einziger Raum bewohnbar ist, ziehen die Leute ein. Nichts hat mich mehr beeindruckt als die Notunterkünfte. Einige wenige Balken auf einen Haufen zertrümmerter Steine oder Ziegel gestützt, gewähren hoch über bröckelnden Ruinen wie eine Art Hochsitz oder Nest einer Familie ein Unterkommen. Ein kleines Haus mag zur einen Seite hin vielleicht in Staub zerfallen, auf der anderen aber hängen Gardinen in den Fenstern. Ein großer Teil dieses wilden Wiederaufbaus geschieht durch freiwillige Arbeit und wird mit der bloßen Hand bewältigt. Sogar Kabinettsminister gehen hinaus und arbeiten am Sonntag. In ganz Warschau gibt es nicht mehr als 2 oder 3 Betonmischmaschinen und 3 oder 4 elektrische Aufzüge. Die Stadt verfügt über keinen einzigen Bulldozer. Da klettert eine Mannschaft eine Mauer hoch, schlägt einen am Ende eines Seiles befestigten Eisenhaken in den höchstliegenden Backstein, klettert wieder herunter und zieht. Presto, die Mauer stürzt ein. Und dann werden die zerbeulten Backsteine für den Neuaufbau wiederverwendet. Für einen richtigen Mauerbau bleibt keine Zeit. Nach der wahrscheinlich verheerendsten Zerstörung, die je von menschlicher Hand angerichtet wurde, verwandelt sich diese ausgebrannte Stadt in eine neue, von Leben brodelnde und wirbelnde Metropole. Backstein für Backstein, Minute für Minute, Hand für Hand. Durch die gesammelte schöpferische Energie und Fantasie eines ungeheuer begabten und eifrigen Volkes ersteht Warschau zu neuem Leben. Ganz andere Gefühle sind in einem Besucher erwacht, der auf einer Reise durch Süddeutschland die Anfänge des deutschen Wiederaufbaus sah. Man wird kaum behaupten können, dass die Überlegungen, die er damals anstellte, im Lauf der vergangenen Jahrzehnte an Plausibilität verloren hätten. Ein Haupteindruck im Lande und erlöst Ende 1945, bei dem da hereinkommt, das größte Staunen aus, ist, dass die Menschen hier wie Ameisen in einem zerstörten Haufen hin und her rennen. Erregt und arbeitswütig, zwischen den Ruinen. Und ihr ehrlicher Kummer ist, dass sie nicht sofort zugreifen können, mangels Material, mangels Direktiven. Die Zerstörung wirkt auf sie nicht deprimierend, sondern als intensiver Reiz zur Arbeit. Ich bin überzeugt, wenn sie die Mittel hätten, die ihnen fehlen, sie würden morgen jubeln. Nur jubeln, dass man ihre alten, überalterten, schlecht angelegten Ortschaften niedergelegt hat und ihnen Gelegenheit gab, nun etwas Erstklassiges, ganz Zeitgemäßes hinzustellen. Das Menschengewimmel in einer volksreichen Stadt wie Stuttgart, durch Zuwanderung von Flüchtlingen aus anderen Städten und Gegenden noch mehr geworden, bewegten sich hier die Menschen auf der Straße zwischen den fürchterlichen Ruinen wahrhaftig, als wenn nichts geschehen wäre. Und als wenn die Stadt immer so aussah. Auf sie jedenfalls wirkt der Anblick der zerbrochenen Häuser nicht. Und wenn einer glaubt oder früher geglaubt hat, das Malheur im eigenen Lande und der Anblick einer solchen Verwüstung würde die Menschen zum Denken bringen und würde politisch erzieherisch auf sie wirken, so kann er sich davon überzeugen, er hat sich geirrt. Man sagt mir und zeigt mir bestimmte Häusergruppen und konstatiert, das war dies Bombardement und das war jenes, und man schließt gewisse Episoden an und das ist alles. Es erfolgen darauf keine besonderen Mitteilungen und bestimmt werden keine weiteren Überlegungen angestellt. Man geht an seine Arbeit, steht Schlange hier wie überall nach Lebensmitteln. Schon gibt es da und dort Theater, Konzerte und Kinos und ich höre, alle sind stark besucht. Die elektrischen fahren grauenhaft voll wie überall. Man ist praktisch und hilft sich. Man kümmert sich um das Heute und Morgen in einer Weise, die den Nachdenklichen schon beunruhigt. Das flache Land sieht gepflegt aus. Wüst sind nur die Städte. Und wie wüst? Man hat draußen in Amerika im Kino Bilder von diesen Städten gesehen. Man kann durch die Straßen vieler Städte spazieren, der Damm und oft auch der Fußsteig ist freigemacht. Fast überall hat man schon die brauchbaren Ziegelsteine ausrangiert und sauber an den Hauswänden aufgestapelt. Sie warten auf neue Verwendungen. Denn wie ich schon sagte, Hier lebt unverändert ein arbeitsames, ein ordentliches Volk. Sie haben, wie immer, einer Regierung, so zuletzt dem Hitler, pariert. Und verstehen im Großen und Ganzen nicht, warum Gehorchen diesmal schlecht gewesen sein soll. Es wird leichter sein, ihre Städte wieder aufzubauen, als sie dazu zu bringen, zu erfahren, was sie erfahren haben, und zu verstehen, wie es kam. Man mag es ungerecht finden, wenn das Urteil über die Aufbauleistungen der Stuttgarter so missmutig ausfällt im Vergleich zu dem Lob, das den Warschauern zuteil wird. Aber man begreift die rätselhafte Energie der Deutschen nicht, wenn man sich gegen die Einsicht sträubt, dass sie ihren Defekt zur Tugend erhoben haben. Die Bewusstlosigkeit war die Bedingung ihres Erfolgs. Wie tückisch dieser Zusammenhang ist, das geht aus dem folgenden Bericht eines amerikanischen Geheimdienstoffiziers hervor, der sich im Frühjahr 1945 vor die Aufgabe gestellt sah, die Tätigkeit der leitenden Herren von der IG Farbenindustrie im Dritten Reich zu untersuchen. Insgesamt gewann ich den Eindruck, dass die deutschen Führer dazu übergegangen sind, sich mit den Notwendigkeiten zu arrangieren. Das allerdings nur in begrenztem Umfang. In der Zwischenzeit klopfen sie uns auf schwache Stellen ab, stellen uns bei jeder Gelegenheit auf die Probe, versuchen herauszufinden, ob wir es ernst meinen, wenn wir auf den Tisch hauen, und leisten Widerstand, soweit sie es wagen. Sie sagen fast offen, wir selbst würden mit der Situation nicht fertig werden und müssten uns letzten Endes wieder an sie wenden. Sie vertrauen darauf, dass wir so viele Fehler machen, dass es unausweichlich sein wird, dass sie wieder die Führung übernehmen. Solange wollen sie abwarten und zusehen, wie wir alles verpatzen. Außerdem spielen sie die rote Gefahr aus, soweit sie sich gerade trauen. Sobald man sich nur ein bisschen zugänglich gibt, beziehungsweise wenn sie glauben, Anzeichen dafür zu sehen, sagen sie uns immer wieder, wir sind so froh, dass ihr hier seid und nicht die Russen. Und in einigen Fällen haben sie tatsächlich behauptet, die Wehrmacht habe sich zurückgezogen, damit wir so viel von Westdeutschland vor den Russen retteten, wie eben zu retten war. Die Direktoren, die ich mit meinem Jeep abholte, brannten darauf, mir zu sagen, das deutsche Volk sei das Opfer einer weltweiten Verschwörung gewesen, die beabsichtigt habe, dieses wunderschöne Land unbekannten Mächten auszuliefern. Deutschland habe einen Verteidigungskrieg geführt. Der alliierte Bombenterror habe das deutsche Volk geeinigt, keinen militärischen Nutzen gehabt und sei ein schwerer Fehler gewesen. Sie seien die wahren Verteidiger der westlichen Zivilisation gegen die asiatischen Horden. Und so weiter. Kurz gesagt, im Land herrschte Chaos und unter den Leuten Hysterie, die sich schnell zu einer Trotzhaltung und dem Gefühl ausweitete, ungerecht behandelt zu werden und nicht von der geringsten Spur eines Schuldgefühls getrübt wurde. Die meisten dieser Männer mit hohem und in manchen Fällen höchstem Ansehen in der Gesellschaft waren bereit, zuzugeben, dass Deutschland den Krieg verloren habe, beeilten sich aber hinzuzufügen, der Grund hierfür sei die Übermacht der Alliierten an Macht und Material gewesen. Sie fügten dann sogleich hinzu, sie würden sich in der Zukunft Mühe geben, das auszugleichen. Der Gesamteindruck war, kurz gesagt, beunruhigend. Soweit ich feststellen konnte, war die Einstellung des durchschnittlichen Managers von Selbstmitleid, kriecherischer Rechtfertigung und einem gekränkten Unschuldsgefühl geprägt, das mit einem Jammern um Mitleid und um Hilfe beim Aufbau seines zerstörten Landes verbunden war. Viele von ihnen, wenn nicht die meisten, erwarteten zuversichtlich, das amerikanische Kapital werde sich unverzüglich bei der Aufbauarbeit engagieren. Und sie erklärten sich bereit, ihre Arbeitskraft und ihren Verstand in den Dienst dieser vorübergehenden Herren zu stellen. Davon erhofften sie sich unverhohlen, Deutschland mächtiger und größer wieder aufzubauen, als es in der Vergangenheit war. Die Ironie der Geschichte, oder besser gesagt ihr Hohn, hat dazu geführt, dass diese Wahnvorstellungen aus dem Jahre 1945 in gewisser Weise Realität geworden sind. Dass die Besiegten von damals, die Deutschen und die Japaner, sich heute als Sieger fühlen, ist mehr als ein moralischer Skandal, es ist eine politische Zumutung. Natürlich wird unser Führungspersonal nicht müde zu beteuern, dass wir unterdessen alle friedlich, demokratisch und zivil geworden seien, mit einem Wort brav. Und das Merkwürdigste an dieser Behauptung ist, dass sie zutrifft. Diese Mutation hat die Deutschen zu dem gemacht, was sie einst anderen nachsagten, zu einer Nation von Krämern. Damit stehen sie keineswegs allein. alle Völker des Kontinents wetteifern mit wechselndem Erfolg darum, es ihnen gleich zu tun. Misslungen ist nicht nur der Deutsche, sondern der Selbstmord ganz Europas. Je mehr aber unsere Halbinsel wieder in den Mittelpunkt der Weltpolitik und des Weltmarkts rückt, desto mehr wird ein Eurozentrismus neuer Art an Boden gewinnen. Schon taucht in der Diskussion ein Slogan auf, dessen Copyright kein anderer als Joseph Goebbels für sich in Anspruch nehmen kann. Das Schlagwort von der Festung Europa. Was damals militärisch gemeint war, kehrt wieder als ökonomisches und demografisches Konzept. Unter diesen Umständen wird ein Europa im Boom gut daran tun, sich an ein Europa in Trümmern zu erinnern, von dem uns nur ein paar Jahrzehnte trennen. Im Kulturforum hörten Sie in einer Koproduktion mit dem Süddeutschen Rundfunk eine Dokumentation von Hans-Magnus Enzensberger unter dem Titel »Europa in Trümmern – Deutschland 1945«.